Thema: Studium und Geld. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Die Mehrheit der Abiturienten entscheidet sich für ein Studium. Und viele bezeichnen ihre Studienjahre später rückblickend als die beste Zeit ihres Lebens. Tatsächlich sprechen gute Gründe für diese Möglichkeit. Das Studium gilt als eine intellektuelle Herausforderung und wirkt sich positiv auf die spätere Berufswahl aus. Die Schattenseite des Studiums ist aber, dass man als Student in der Regel kein Geld verdient. Folglich sind Studenten immer pleite. Lebenshaltungskosten, Bücher, Partys und Sport – all das kostet Geld. Auch das Studium. Nicht jeder Studiengang ist in Ungarn staatlich finanziert. Ein Teil der Studenten muss also Studiengebühren zahlen, das heißt ihr Studium selbst finanzieren. Noch dazu gibt es nur in Großstädten Universitäten und Hochschulen. Junge Menschen ziehen also aus, sobald sie anfangen zu studieren, und auch das kostet Geld. Zum Glück haben Studis eine Vielfalt von Finanzierungsmöglichkeiten. Mit Studienkrediten oder Nebenjobs können sie ihr Studium finanzieren. Für die meisten Studenten ist das kein Problem. Falls man neben dem Studium arbeitet, kann man sich alles leisten. Dadurch, dass Studenten jobben und Geld verdienen, können sie, wenn sie möchten, unabhängig von ihren Eltern sein. Und mit einem Studentenjob lassen sich auch praktische Erfahrungen sammeln. Diese machen sich gut im Lebenslauf und bei Bewerbungen. Notfalls kann man sich eine Auszeit vom Studium nehmen und eine Ganztagsstelle suchen, um die Fortsetzung seines Studiums finanzieren zu können. Studis haben unterschiedliche Jobangebote, vom Kellnern über Hostessenjobs und Babysitting im Ausland bis hin zum Arbeiten in einer Werkstatt oder an einer Tankstelle, wie der junge Mann auf Bild 2. Er hat die Aufgabe, die Autos zu tanken und die Windschutzscheiben zu reinigen. Er kriegt dafür einen Stundenlohn und auch noch Trinkgeld. Er kann sich seine Arbeitszeit flexibel einteilen. Er arbeitet freitags, da hat er nämlich keine Kurse an der Uni, und am Wochenende jeweils 6 Stunden. An anderen Tagen ist sein Stundenplan vollgepackt. Auch ich habe Erfahrungen mit Minijobs. Letzten Dezember habe ich eine Woche lang am Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt gearbeitet. Arbeiten neben dem Studium bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass das Jobben zusätzlich Zeit in Anspruch nimmt. Das Studium sollte immer vorgehen. Wenn man die Situation nicht gut genug meistern kann, leiden die Prüfungsnoten darunter. Prinzipiell ist zu beobachten, je geringer der Bildungsgrad ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe seines Berufslebens arbeitslos ist. Akademiker haben damit das geringste Risiko einer Arbeitslosigkeit. Mit einer höheren Position steigt zudem auch das Gehalt. Das Fazit lautet also: Ein Studium lohnt sich noch, auch finanziell. Jedes weitere Jahr, in welchem man die Schulbank drückt, zahlt sich später finanziell aus. Man sollte deshalb so früh wie möglich beginnen, seine Ziele zu definieren und seine Karriere sorgfältig zu planen.